Lektion 6, Übung 6b. Nährlinger KG, guten Tag. Ich heiße Antonia Grüner. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Grüner. Hier ist Marlies Berg. Ich möchte 70.000 Blatt Papier bestellen. Sehr gern, Frau Berg. Haben Sie eine Kundennummer bei uns? Ja, die Nummer ist 72516. 725 16. 7, 25, 16. Gut, das habe ich. Also 70.000 Blatt DIN A4, Xero Offset, weiß, 80 Gramm. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Wann können wir das Papier haben? Übermorgen kann ich liefern, um 10 Uhr. Können Sie so lange warten? Der Liefertermin ist in Ordnung. Aber wie viel kostet das Papier? 70.000 Blatt kosten 420 Euro. Aber Frau Berg, warum nehmen Sie nicht eine Palette zu 100.000 Blatt? Das ist zu viel. Frau Berg, eine Frage. Möchten Sie nicht 12% sparen? Ich will immer sparen. Wollen Sie dann nicht lieber eine Palette nehmen? Ach so. Gut, ich nehme eine Palette.